In der Mitte sitzt, selbstverständlich, Jesus Christus beim letzten Abendmahl. Das berühmte Bild von Leonardo da Vinci. Und neben ihm? Was ist mit der Person zur Rechten, Jesu? Ist das wirklich Johannes? Die amerikanische Autorin und Templerordensspezialistin Lynn Pickett schüttelt den Kopf. Neben Jesus sitzt eine Figur, die sich von ihm weglehnt. Es soll sich dabei um den heiligen Johannes handeln. Bei näherem Hinsehen erkennt man aber, dass dieser Johannes eine Frau ist. Sie trägt ein Goldkettchen. Sie hat Brüste und zusammen mit Jesus bildet sie im Bild ein gigantisches M. Dieses M steht für Maria Magdalena. Die Templer glaubten, Maria Magdalena wäre Jesus' Geliebte gewesen, seine heilige Sexpartnerin. Seine Ehefrau, so wird es auch in Dan Browns Der Da Vinci Code behauptet oder enthüllt, was auch immer. In diesem Roman von 2003 verschmelzen Fiktion und Wahrheit. Der Gral war niemals ein Trinkgefäß. Er ist buchstäblich das alte Symbol für Weiblichkeit. Und in jenem Fall die einer Frau, die ein so mächtiges Geheimnis in sich barg, dass dessen Enthüllung die Fundamente des gesamten Christentums zum Einsturz bringen würde. Es würde die Basis der katholischen Kirche in Frage stellen, oder genauer die Spitze. Denn Jesus Christus hätte seine Kirche nicht etwa Petrus anvertraut und damit nicht den Päpsten, sondern seiner Gefährtin, seiner Gemahlin Maria. Die Kirche sollte demnach übergehen in die Hände einer Frau. Unglaublich. Großer Gott. Viele konservative Kirchenvertreter in den USA entfesseln damals, 2006, einen heiligen Sturm gegen die Verfilmung des Dan Brown-Romans. Sie wollen, so schimpft der Katholik, es gleichzeitig als Fakt und Fiktion darstellen. Das nehmen wir nicht hin. Das Filmstudio Sony hat die Dreharbeiten komplett abgeschirmt. Keine Interviews sind erlaubt. Alle Beteiligten mussten eine Schweigeverpflichtung unterschreiben. Pressesprecher erklären, man habe einen Film zu drehen und wolle sich darauf konzentrieren und natürlich keine Gläubigen verletzen. Warum die Aufregung? Warum der heilige Zorn gegen einen spannenden Kinofilm mit Tom Hanks? Weil es um dieses Geheimnis geht? Dessen Enthüllung die Fundamente des gesamten Christentums zum Einsturz bringen würde.